Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Ich würde dir gern helfen, doch ich hab mit mir zu tun. Mein Leben ist nicht einfach, denn mein Kopf, er ist gefickt. Manchmal denk ich drüber nach, nehm ich die Kugel oder den Strick. Doch es wäre zu leicht, ich muss mich meine Probleme stellen. Ich sehe zu viele der Menschen, sie leiden. Und sie leiden noch mehr als ich. Wer ich bin, keine Ahnung, wer ihr seid. Eine Warnung, denn ich habe zu lange gewartet, ohne etwas sagen zu können. Doch das Schweigen, es wird gebrochen, so wie die vielen Worte der Menschen in ihre verdammte Versprechen, die sie einfach niemals halten. Irgendwie gebe ich mir die Schuld, ich bringe das Unglück immer mit. Egal, wo ich mich auch befinde, das Schicksal schneidet wie eine Klinge. Eine Schneise der Verwüstung hinterlässt nur das Chaos. Obwohl ich die Ruhe such, vielleicht liegt auf mir ein Fluch. Es tut mir doch einfach nur leid, ich finde nicht immer die Zeit, bei jeder Gelegenheit die Dinge der anderen lösen zu können. Obwohl ich es gerne wollte, träume nicht greifbar wie Wolken. Egal ob wir es wollten, ändern kann ich's nun mal nicht. Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Ich würde dir gern helfen, doch ich hab mit mir zu tun. Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Manchen Freunden geht es schlecht, doch du kannst nichts für sie tun. Ich würde dir gern helfen, doch ich hab mit mir zu tun. Ob jung oder alt, am Ende jeder Reise wartet ein einsames Schicksal. Wir können nur versuchen, diese Reise so angenehm wie möglich zu gestalten. Doch sollten wir nie vergessen, dass wir alle das gleiche Schicksal teilen. Keiner von uns ist unsterblich und keiner von uns ist unentbehrlich. Besondere Momente im Leben können wir nur genießen.